glaubst, sie lügen vom Staat. Glaubst an die Regierenden. Du hängst dich an Klischees und tust, was sie dir sagen. Du zahlst die Armee mit und machst dich so mitschuldig am Tod Tausender. Du gehst wählen, brav das Kreuzchen machen und wunderst dich, dass du verarscht wirst. Gesellschaft, in der du lebst, mühst dich 40 Stunden in der Woche für ein reiches Arschloch ab. Du glaubst an Benotung und Zertifikate. Du fällst nie auf, das ist dir sehr wichtig. Du zwingst deinen Kindern dein Leben auf und meidest alle, die dir dreckig erscheinen. Du verkaufst Menschen Dinge, von denen du nicht mal selbst überzeugt bist.